14. Dezember legte die Delegation des Generalverbandes der China-Koreaner an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude, Blumenstrauße nieder und verneigte sich davor.